Bitte schön. Guten Hallo, Abend. einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Yücel. Ich bin heute Dienstabende Arzt und würde ich gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie einverstanden? Ja, gerne. Bitte schön. Wie heißen Sie? Ja, mein Name ist Boris Becker. Könnten Sie bitte Ihre Nachnamen buchstabieren? Bertha Emil Cäsar Kaufmann Emil Richard. Könnten Sie bitte Ihre Vornamen buchstabieren? Mit zwei R oder? Nein, mit einem mehr. Bertha, Otto, Richard, Ida, Siegfried. Secret Boris. So Okay. ähnlich, so gleich geschrieben wie der Boris Becker, Bum Bum Becker, der Tennisspieler. Ja, okay, Wir Herr haben eine Becker. Namensgleichheit. Okay, Herr Becker. Wie alt sind Sie, Herr Becker? Ich bin 52 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 1.10.1970. Wie groß sind Sie? 1,81 Zentimeter bin ich groß. Und wie viel wiegen Sie bitte? 86 Kilogramm. 86 Kilogramm. 80. Okay, Herr Becker, was führt Sie zu uns? Folgendes, und zwar seit 3 Wochen habe ich Rückenschmerzen in meiner Lendenwirbelsäule und seit einer Woche hat es deutlich zugenommen. Es hat langsam angefangen und ich habe halt gedacht, es geht weg, aber seit einer Woche habe ich stärkere Rückenschmerzen, zunehmende Rückenschmerzen. Sind die Schmerzen auf rechter oder linken Seite aufgetreten? Nee, das ist so zentral. Und ich kann nicht sagen, ob das rechts oder links ist. Aber Lendenbereich. Ja, in den Lendenwirbelsäule. Ich würde sagen, beide Seiten, so in der Mitte. Okay. Okay, Herr Becker, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 ist 1 sehr leicht und 10 sehr stark den Schmerzen verspricht? Ja, ich würde sagen so 8. Ja, das ist ja sehr hoch. Und haben Sie etwas dagegen eingenommen? Ja, ich habe bis jetzt Ibu eingenommen, Ibuprofen 800 Milligramm. Die nehme ich seit 3, 4 Tagen dreimal am Tag ein. Hat das Ihnen geholfen? Bisschen. Bisschen. Eine leichte Linderung habe ich davon verspürt. Aber ich habe trotzdem noch Schmerzen. Also es ist nicht weggegangen. Ist nicht weniger geworden. Okay. Nur wenn ich das einnehme, habe ich dann ein paar Stunden Ruhe und dann geht es wieder los. Okay. Sind die Schmerzen in anderen Körperregionen aus? Strahlen die Schmerzen in anderen Okay. Körperregionen aus? Ja. Na. Nicht. Nein, das ist so lokal, der Schmerz. Haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln? Taubheitsgefühl, Kribbeln, wo? Irgendwo in die Beine oder Den Rumpf, nein, habe ich nicht. okay. Können Wie sind die Schmerzen am Anfang aufgetreten? Haben Sie etwas bemerkt, was die Schmerzen auslöst, auslösen lösen konnte? Ja. Könnte, ja. Nee, würde ich nicht so sagen. Ich bin, das ist dann also von Tag zu Tag hatte ich mir auf. Also sagen wir so, ich bin morgens aufgestanden, habe da ein bisschen Schmerzen gehabt. Die kamen und gehen die ersten zwei Wochen und seit der dritten Woche, seit einer Woche ist es so, dass es dann die Stärken geblieben sind und zugenommen haben. Ich bin nicht hingefallen oder ich habe nichts irgendwas Schweres getragen. Also ich kann mich nicht erinnern, was es auslösen könnte. Sind die Schmerzen immer da oder treten die Schmerzen nur hin und wieder auf? Seit einer Woche sind die immer da, stetig da. Haben Sie etwas bemerkt, was die Schmerzen verlindert oder verschlimmert? Verschlimmert. Wenn ich mich hinsetze, habe ich mehr Schmerzen. Ich muss mich entweder hinlegen oder stehen, sozusagen. Und wenn ich mich beuge, tut es weh. Oder nimmt es mehr zu. Der Schmerz. Okay. Haben Sie eine Kraftlosigkeit oder eine Lähmung in der Extremitäten oder in Muskeln? Nein, ich habe keine Kraftlosigkeit oder irgendwie bemerkt. Okay. Haben Sie noch begleitende Symptome? Wie zum Beispiel? Was meinen Sie damit? Ja, haben Sie Fieber, Stillfrost? Fieber, Schüttelfrost, nee, habe ich nicht. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt Gewicht abgenommen oder zugenommen? Nö, ist ungefähr gleich mein Gewicht seit Jahren. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit der Stuhlgang? Nein, habe ich nicht. Ist Ihnen übel oder schwindelig? Nein, es ist nicht. Okay, Herr Becker. Haben Sie chronische Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck oder Krebs? Nee, das Einzige, was ich habe, ist Bluthochdruck. Krebs habe ich Gott sei Dank nicht. Nicht, dass ich wüsste. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Seit 5 Jahren. Nehmen Sie dagegen Medikamente ein? Ja, dann nehme ich Ramipril ein. Morgens eine Tablette. Wie viel Milligramm? 25 Milligramm. Einmal? Einmal am Tag, ja, morgens. Haben Sie noch anderen Vorerkrankungen? Oh, nicht, dass ich wüsste, nee. Okay. Nehmen Sie außer Ramipril regelmäßig Medikamente ein? Nein. Gott sei Dank nicht. Ist bei Ihnen eine Allergie bekannt? Haben Sie Allergie gegen Medikamente oder haben Sie Unverträglichkeit gegen Lebensmittel? Allergie habe ich gegenüber Penicillin. Wie äußert Und die Allergie? Wie äußert sich die Allergie? ich hatte damals Atemnot gehabt, wo ich das bekommen hatte. Und konnte schlecht, also Atemnot konnte schlecht atmen. Und das war's, also schlecht atmen. Okay. Haben Sie noch anderen Allergien? Allergie nicht und Unverträglichkeit habe ich, wenn ich Diclofenac nehme. Wenn ich das einnehme, kriege ich Durchfall. Kann ich nicht vertragen. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden, Herr Becker? Ja, zweimal. Und zwar einmal mit 15 Jahren, wo ich 15 Jahre alt war, hatte ich eine Blinddarmentfernung. Damals habe ich auch die Allergie dort bekommen. Die hatten damals eine Penicillin gegeben und seitdem habe ich es bekannt mit der Allergie. Und das Okay. andere Mal, da war ich 28 Jahre alt, da hatte ich einen Fahrradunfall und da habe ich meinen Handgelenk gebrochen. Das wurde operiert mit einer Platte und Schraube und ein Jahr später wurde das herausgenommen. Handgelenk gebrochen. Ja, mein Radius, distaler Radius war gebrochen. Und wie würde diese gebrochen behandelt? Operativ, das musste gerichtet werden und man hat das mit Platte und Schrauben stabilisiert. Okay, gut, Herr Becker. Ist Ihrer Familie, Ihrer Eltern bestimmte Vorerkrankungen, wichtigste chronische Erkrankungen bekannt? Ja, mein Vater, der hat Bluthochdruckerkrankung. Ja. Und meine Mutter, die hatte eine Zuckererkrankung, die musste Insulin nehmen. Wie viele Jahren hat Ihre Mutter Oh, weiß Diabetes ich nicht. mellitus? Seit längerer Zeit kann ich nicht sagen. Und wie viele Jahre leidet Ihr Vater an Bluthochdruck? Wissen Sie? Kann ich auch nicht sagen. Okay. Auch schon mit längerem. Okay. Aber leben Ihre Eltern noch, oder? Ja. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, der Ist ist jünger er als ich. gesund? Ja, genau. Der ist gesund und sportlich, ja. Okay. Herr Becker, was machen Sie beruflich? Ich bin Feuerwehrmann, beruflich, also hauptberuflich. Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Sind Sie verheiratet? Ja, Haben Sie Kinder? ich habe zwei Kinder. Sind Sie gesund? Die Kinder sind gesund, ja. Okay. Gott sei Dank. Okay. Wohnen Sie mit Ihrer Familie zusammen? Genau. Meiner Frau und die zwei Kindern. Wohnen wir zusammen, ja. Okay. Rebecca, rauchen Sie? Oh, nee, ich rauche nicht. Hatten Sie in Vergangenheit geraucht? Nee, ich hab, kann man nicht sagen, nein. Und trinken Sie regelmäßig Alkohol? Alkohol, ja. Ja. Gelegentlich trinke ich mal eine Flasche Bier. Hatten Sie schon mal Kontakt mit Drogen? Oh, Drogen, nee. Habe ich nicht gehabt. Okay, Herr Becker, ich bin mit meinen Fragen fertig. Haben Sie Fragen oder wollen Sie etwas hinzufügen? Ja, Herr Doktor, wie geht's weiter? Was habe ich denn und was passiert jetzt noch mit mir? Können Sie was sagen? Ja, Herr Becker, meine Verdachtdiagnose ist eine Lendenwirbelsäule-Bandscheibenvorfall. Aber das ist ein Verdachtdiagnose. Deswegen sollte ich einige Untersuchungen durchführen. Zuerst werde ich Sie ausführliche untersuchen, danach die operative Untersuchungen wird durchgeführt. Was meinen Sie mit Apparative? Ja, das ist anderen Untersuchungen wie Kernspintomographie oder wie Röntgen und auch Ultraschall. Das sind alle operative Untersuchungen. Aber ich würde gern Sie erste Magnetikresonanz-Tomographie veranlassen. Ja, okay. Das ist gefährlich. Nein, das ist Tut nicht das weh? nein, das ist nicht gefährlich und das ist strahlenfrei und aber moderne Untersuchungsmethode. Sie sollten auf einer Liege liegen und eine Röhre wie eine Röhre gehen und mit dieser Methode können wir die alle Bandscheiben gut sehen. Okay, Rösche, was ist eine Rösche? Habe ich nicht verstanden. Röhre, das ist eine Sie meinen vielleicht eine Röhre? Röhre, ja, Röhre. Sie haben recht, vielen Dank. Okay. Also man kommt in eine Röhre rein. Okay. Ja, das ist eine wie Röhre und können wir mit dieser Untersuchung, durch diese Untersuchung können wir alle Gewebe und Knochen gut sehen und eine Diagnose feststellen. Das ist wie starkes Magnetfeld und dieser Magnetfeld werden eine Magnetschall in ihre Gewebeorgane gesendet und aber das ist ein das hat ein starke Geräusch und Sie sollten eine Kopfhörer tragen. Ah, okay. Und bei Ihnen sollte keine Metalle, Apparate oder Ja, keine mitbringen Okay. oder tragen. Ja. Wegen dem Magnetfeld. Ja. Okay. Wenn Sie in der Maschine Angst haben, weil es Ihnen ein bisschen zu eng oder zu laut wird, drücken Sie den Notknopf. Es gibt dort einen Notknopf. Dann wird das Verfahren abgebrochen und Sie können die Röhre verlassen. Okay. Nee, ich Und habe keine Probleme, so in so Röhren einzugehen. Okay, danke. ja, gerne. Haben Kollegen noch andere Fragen? Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher brennend, sehend? Ja, ich würde sagen, eher stechender Schmerz. Hatten Sie ähnliche Beschwerden früher? Früher, ja, ab und zu hat man so Rückenschmerzen, aber so wie jetzt hatte ich das nicht gehabt. Noch andere Fragen, Kollegen? Okay. Können wir anfangen? Mehmet? Ja, gerne. Schön. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend, Herr Oberarzt. Ich würde gerne Sie unsere neue Patienten vorstellen. Haben Sie Zeit? Ja, bitte. Ja, ich habe heute 52-jährige Patienten auf Genebon, der Boris Becker heißt. Der Patienten stellte bei uns wegen seit 3 Wochen Bechtehänder, Lombale. Lombalgie vor. Die Schmerzen seien langsam aufgetreten, aber seit 2 oder 3 Tagen seien die Schmerzen schlimmer geworden. Die Schmerzen seien immer in den Lumbar-Bereich und die nicht irgendwohin strahlt aus. Er berichtete, dass er 2 oder 3 Tagen dreimal Ibuprofen eingenommen habe, aber das habe ihnen nicht ja ein bisschen geholfen. Das habe ihr ein bisschen geholfen. Die Intensität von der Schmerzen seien bei 8 von 10 auf dem Schmerzskala. Zudem berichtete er, dass wenn er hinsetze, seien die Schmerzen immer schlimmer geworden. Deswegen musste er ja immer liegen oder laufen. Nach Frage der Kraftlosigkeit oder Paresie würde verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig. Habe ich nicht gehört, hat er Taubheitsgefühl? Nein, außer Schmerzen habe er keine anderen begleitenden Symptome. Okay. Er habe keine Paresie oder Parästhesie oder keine Urinprobleme. Er habe keine Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang. Nach Aussage der Patienten leidet er an arteriell Hypertonie seit 5 Jahren. Dagegen nehme er Amipril 25 Milligramm einmal am Morgen ein. Bei ihm eine Penicillinallergie bekannt, die sich mit Dyspnoe äußert. Und er habe auch eine Unverträglichkeit gegen Diclofenac, die sich auch mit Diarrhea äußert. Er habe sich mit 15 Jahren eine Appendektomie unterzogen und er habe mit 78 Jahren nach 78. 28, Entschuldigung. Ja, okay. Ich habe falsch gesagt. Mit 28 Jahren nach einem Fahrradunfall eine Operation unterzogen, er habe sein Handgelenk gebrochen, eine Distalradius Fraktur und das würde mit einer Operation operative behandelt. Sein Vater leidet an arteriell Hypertonie und seine Mutter leidet an Diabetes mellitus und sie nehme regelmäßig Insulinspritze. Er sei Feuerwehrmann Feuerwehrmann von Beruf. Und verheiratet. Darüber hinaus lebe er mit ihrer Familie zusammen. Er habe zwei Kinder, die gesund sind. Er sei nicht Raucher, aber trinkt gelegentlich eine Flasche Bier und Drogenkonsum wurde verneint. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Lomber Diskopatie hin. Ja, die differenzialdiagnostisch kommen die folgenden in Betracht. Ja, das ist eine Ja, Fraktur, ein spinal vertebral Ah ja, aber ein Trauma war ja nicht, oder? Der war nicht Fraktur. hingestürzt. Ja, da, das, Und er ist 42 Jahre alt. ja, Wie er weiß man habe das? Das ist sehr wenig. keinen Unfall. Wenn er eine Osteoporose hat, die man nicht festgestellt hat, kann er schon haben, ja. Kann man, aber ist die Wahrscheinlichkeit ist wenig. Oder pathologische Fraktur wie Tumor oder so. Ja, deswegen sollten wir etwas untersuchen. Ja, okay. Okay, also wie gehen Sie voran, um Ihre Verdachtsdiagnose oder Ihre These zu unterstützen oder auszuschließen? Ja, ich würde gern zuerst eine ausführliche untersuchen. Danach, Was wollen Sie ausführlich untersuchen? ja, das ist eine Also, neurologische Untersuchung. körperlich würde ich sagen. Körperlich, ja, Eine körperlich. Ausführliche körperliche körperliche Untersuchung. Untersuchung. Ja, Okay. natürlich, körperliche Da ist Untersuchung. alles da drin. Ja, Okay. richtig. Und danach würde ich gern Blut abnehmen. Zum Beispiel, was könnte man ausschließen? Ja, mit Zum Beispiel in dem Bereich, ja, was könnte sein? Das wäre eine Ja, das Differentialdiagnose. ist eine Nierenwerte würde ich gern Und das? kontrollieren. Das ist ein Nierenstein oder Nephrolithiasis Zum Beispiel, zum ja. Beispiel oder Entzündungswerte würde mich auch interessieren. ja, Warum? Was könnte zum Beispiel? Bläseentzündung oder Nee, es geht um die Wirbelsäule. Was, warum, Wirbelsäule. warum könnte dort Spondylodyszitis zum Beispiel? Ja. Also ob da eine Spondylodyszitis ist zum Beispiel? Entzündung, bakterielle Entzündung der Sache ist, das genau, kann man auch ausschließen. Das wäre eine der Differentialdiagnose. Okay, was würden Sie noch machen als Untersuchung außer Labor? CRP Nee, außer Labor. Okay, außer sehr. Labor, okay. Ja. Außer Labor. Ich werde Magnetresonanztomografie zuerst werde ich ein Röntgen Ja, genau. Die Reihenfolge zwei ist Ebenen veranlassen okay. zum eine Fraktur Was würden Sie noch auszuschließen. mal? Ja, genau. Was? Ich will es noch mal. Sie haben es richtig gesagt. Noch mal hören. Was würden Sie veranlassen nochmal? Ein Röntgen Untersuchung Untersuchungen der was? veranlassen. Eine Ja, Röntgenuntersuchung? zwei Ebenen. Von was? Zwei Ebenen. Von der Handgelenk oder vom Fuß? Ja, das ist Von der Lendenwirbelsäule oder LWS? LWS oder Da würde bei der Anforderung für den Radiologen würde draufstehen, Röntgen LWS in zwei Ebenen. in zwei Ebenen, okay. Ja, oder die Lendenwirbelsäule heißt es dann. Okay, ja. Aber man sagt in der Regel LWS, in zwei Ebenen. Okay. Nehmen wir mal an, wir haben die Röntgenuntersuchung der Lendenwirbelsäule gemacht. Was kann man in einem Röntgen darstellen? Was würden Sie da sehen? Können Sie was beschreiben? Theoretisch. Was kann man sehen? Sieht man alles oder nicht im Ja, Röntgen? wir können nur Knochen Strukturen, ja. Knochenstrukturen sehen und kontrollieren. Darstellen, ja. Ja, darstellen gibt es Knochen. Ja, wenn es Knochenprobleme gibt, können wir sehen, aber Zum Beispiel Fraktur kann man ausschließen. Sie haben ja ja, vorhin gesagt, das könnte. Frakture und Spondylopathie. Zum Beispiel, genau, also der Bandscheibenfach. Ja, Spondylolisthesis oder? Listhesis, genau, also Wirbel gleiten. Weiter, okay. Osteochondrose könnte man sehen, zum Beispiel. Osteochondrose, ja. Das heißt, wie der Bandscheibenfach ist. Genau, und die Stellung der Lendenwirbelsäule, ob eine Lordose, hypernormale Lordose oder eine Hyperlordose oder eine Steilstellung der Lendenwirbelsäule zu sehen wäre. Okay, nehmen wir mal an, das sieht alles okay aus, also nichts Besonderes, Alters entsprechend. Okay. Danach würde ich ein MRT veranlassen. Der Lendenwirbelsäule veranlassen. Okay. Der Wirbelsäule ist ja auch Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und so weiter. Deswegen ja, der Lendenwirbelsäule veranlassen. Okay. Gut. Nehmen wir mal an, im MRT sehen Sie auch keinen Bandscheibenvorfall. Ihr Verdacht ist ausgeschlossen. Was könnte es sonst sein, warum er Schmerzen hat? Ja, eine. Eine Tumor kann sein. Ein Tumor, sagen wir im MRT, kann man zwar vielleicht alles nicht sehen, aber. Und Nähe von Lendenwirbelsäule ein Abse oder ein. Das würde man im Labor vielleicht sehen. Labor normalerweise können wir mit. Wenn das auch normal wäre. Man kann auch einfach eine Blockade haben, eine. Facettengelenkblockade oder Facettengelenksyndrom haben. Also Spondylopathie sozusagen, also haben. Man nennt es hier, in Deutschland gibt es einen, im Volk sagt man, man kann auch einen Hexenschuss haben. Das ist kein medizinischer Fachbegriff. Das würde man zum Beispiel auch. Das ist typisch dafür, dass man sagt, das ist eine akute Lumbago, sozusagen. Nur Muskelprobleme, wie? Nee, nicht Muskel, sondern ja, das kommt danach meistens. Die hinten, die Facettengelenke, die Wirbelbogengelenke, die kann man auch eine Blockade oder eine Überlastung kommen und dadurch kommt es zu einer Entzündung, meistens erst eine Blockade. Dann mit der Zeit kommt es zu einer lokalen Reizung, Entzündung. Und dadurch als Reflex kommt natürlich auch eine Muskelverhärtung sozusagen. Muskelverspannung. Ja, okay. Und das sieht man nicht unbedingt alles im MRT zum Beispiel. Eine Blockade sieht man nicht. Eine Entzündung der Facettengelenke im MRT würde man vielleicht sehen mit ein bisschen Flüssigkeitsansammlung in den kleinen Gelenken. Okay. Gut. Sagen wir mal, der hat den letzteren Fall, dass da kein Bandscheibenvorfall ist oder kein frischer Bandscheibenvorfall ist. Wie würden Sie ihn denn behandeln? Ja, ich würde gerne empfehlen. Konservative Therapie empfehlen. Das ist mit Physiotherapeuten und mit Analgetikum und auch Muskeln für Relaxation, ein Muskoril oder auch Voltaren empfehlen. Okay. Ja, am wichtigsten ist Physiotherapie und Krankengymnastik. Aber wenn er Schmerz hat, kann er wenig Krankengymnastik, also Analgesie und ja. Krankengymnastik. Und die Basis-Analgetika in der Orthopädie ist, welche Gruppe von Medikament? Ja, nonsteroidal Antiinflammatoire. Ja, genau, genau. Warum? Weil das auch ein Entzündungshemmer ist. Ja. Weil immer meistens an der Karosserie vom Körper meistens immer eine Reizentzündung entsteht und dadurch auch die Schmerzen da sind. Und also wenn man nur zum Beispiel Novalgien oder nur Morphinpräparate geben würde, würde man gegenüber die Entzündung, die Reizentzündung, nicht therapieren. Deswegen ist es unser Basismedikament, was die Internisten nicht so mögen, ist immer NSAR. Genau. Und dann, wenn es nicht ausreicht, kann man noch dazu die anderen Medikamente dazu empfehlen, sozusagen. Und dann natürlich gehört dazu, damit die Beweglichkeit und die Verspannung der Muskulatur wiederhergestellt wird, würde man dann Physiotherapie, Krankengymnastik durchführen lassen. Okay. Und Massagen und Wärmetherapien und so weiter. Okay. Gut. Haben Sie noch Fragen? Vielen Dank. Haben Sie Fragen? Ich habe keine Frage, vielen Dank. Gibt es in der Gruppe noch eine Frage? Haben ein Kollege Fragen? Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı abi? Ben eklemediğim şey doktor Bey'e belki şey biraz gramer olarak belki video ses kaydına bir daha bakarsa kaç gramer şeyler var da en fazla gözüme takılan